Hier ist der High Alarm Podcast, Folge 15. Ich bin Jörn und bei mir ist der verwirrte Dorfbewohner mit der unheimlichen Vorahnung der High-Film-Szene, Benny. Ja, und wie immer dabei der Typ, der immer als erstes stirbt und seinen Namen eben schon selber genannt hat, Jörn. Hallo, geht sofort los mit einem Superfilm. Das hat ja super geklappt. So. Total gut. Mit der Vorstellung. Ja. mit der Übung kommt ja, das einfach. Richtig. Ich mache das noch nicht so lange. Alles eine Frage der das Zeit. Das ist völlig neu für mich. Gottes Willen. Ah, völlig neu ist auch der Film, den wir heute uns angucken werden. Großartiges Ding. Kann ich jetzt schon mal sagen. Gerade erst vor 2 Wochen, wenn überhaupt, in den Handel gekommen. Ja. So neu, dass wir es selber noch letztes Mal angekündigt haben, dass er bald rauskommt. Genau, richtig. Der großartige Zombie-Shark, The Swimming Dead. Yes. Das ist so ein toller Film. Aber wir haben vor der Filmbesprechung hat Mutter Natur das Feedback und Co. gesetzt. Da hast du was. Ja, wir haben nicht viel Feedback bekommen, aber ich habe mir sozusagen selber Feedback erarbeitet, indem ich mich in das Auto des Sängers meiner neuen Band gesetzt habe und dann ins Handschuhfach guckte. Und da eine Packung Shark Bite gefunden habe. Klingt nicht sonderlich spektakulär, aber das ist so ein Tic-Tac-ähnliches Zeugs. Ist auch bis hierhin immer noch nicht spektakulär, aber die Packung, die ist so wie eine normale Tic-Tac-Packung, aber unten fehlt eine Ecke, die ist so abgebissen. Das fand ich absolut großartig. Habe ich direkt fotografiert, packen auch in die Shownotes. Großartiges Ding. Ich habe leider keine Ahnung, wo es die zu kaufen gibt. Ja, ich kannte es bisher gar nicht. Ja, ich auch nicht. So geht's schon los. Ja, naja. Aber mehr ist mir diesen Monat nicht untergekommen. Und auf Twitter war auch ein bisschen ruhiger. Ja, aber also wir kriegen natürlich immer mal wieder noch irgendwie einen Hinweis. Aber das war tatsächlich letzten Monat mehr. Meine ich auch. Wir müssen noch mal an unserer Twitter-Präsenz vielleicht auch ein bisschen arbeiten. Ja, aber es ist ja Eckart-Flaute, ne? Sehen wir daran heute. Also wir können schon mal sagen, heute gibt's leider nur einen Film. Das hat auch mit der ganzen High-Film-Flaute zu tun. Wir kriegen momentan einfach keine Rechte an Land. Erzähl mal ein bisschen. Ja, es ist tatsächlich, es bleibt einfach so, wie es in den letzten, ja, fast schon 3 Monaten ja auch war, dass ich also häufig dann zu hören kriege, so, ja, wir können Ihnen die Rechte leider nicht erteilen, weil die inzwischen gar nicht mehr bei uns liegen, sondern Sie müssten sich dann direkt ans Studio wenden, das heißt also irgendwo in Kalifornien anrufen. Ich werde das auch tun bei einigen Sachen, weil da ein paar richtig gute dabei sind, aber das hat bisher noch nicht so richtig geklappt. Weil ich halt auch irgendwie was anderes zu tun habe, als irgendwie die Zeitverschiebung zu berechnen und mir genau vorher zu überlegen, was ich denn eigentlich sagen muss, damit die auch verstehen, was ich von denen will. Ich kann ja grundsätzlich so ein bisschen Englisch, aber die Unterschiede zwischen unserem deutschen Urheberrecht und den Vorschriften, die man da einfach hat an solche Produktionen, wie wir die hier machen, und dem amerikanischen Fair Use, wo die halt einfach sagen, ja, wieso fragst du denn da überhaupt? Ja. Das muss man halt fein rausarbeiten und das möchte ich dann auch gut vorbereitet haben. Ja, richtig. Ja, und dann ansonsten habe ich auch noch bei einem anderen Verleih, wo wir eigentlich ganz gute Karten haben, halt einfach die zuständige Mitarbeiterin nicht erreicht, weil die auf einer Filmmesse ist und sich gerade die neuen Filme zeigen lässt, die sie vielleicht demnächst ins Programm nehmen wollen. Ja, und das hat dann halt einfach zeitlich auch einfach nicht hingehauen. Vermutlich alles High-Filme. Ich hoffe es sehr. Man kann uns gleich so eine komplette Liste rüberschicken an Filmen, die wir dieses Jahr noch verarbeiten dürfen. Weil wenn es so weitergeht, dann wird's echt zäh langsam. Also, weiß nicht. Ja, wir sind für nächsten Monat schon ganz gut aufgestellt. So viel kann ich schon mal sagen. Ein Film ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und der zweite, wo ich jetzt also die Kollegin nicht erreicht habe, da bin ich eigentlich auch relativ sicher, dass das funktionieren wird. Sollten wir nicht eigentlich für diese Folge auch ein Rezensionsexemplar bekommen? Also ursprünglich mal angedacht, so? Ja, mein Gott. Mann. Kann schon mal vorkommen, dass sowas untergeht. Als hätten die wichtigere Aufgaben in diesen Studios. Merkwürdig, ne? Verstehe. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also was könnte wichtiger sein, als einen Hobby-Podcast über High-Filme zu beliefern mit Rezensionsexemplaren? Richtig. Denken wir mal gemeinsam drüber nach. Also mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Ja. Also. Nee, aber dann können wir unsere gesamte Energie darauf verwenden, diesen hervorragenden Zombie-Shark zu besprechen. Genau. Um den Titel gab es ja so ein bisschen Verwirrung. Denn einerseits gibt es eben diesen Film Zombie Shark, den Sci-Fi in Auftrag gegeben hat. Und wo es dann erstmal hieß, der soll in Deutschland Shark Island heißen und dann aber doch wieder irgendwie nicht. Und dann gibt es ja auch noch diesen anderen Film, eine spanische Produktion von 2013, die eben auch unter Zombie Shark irgendwo läuft. Also der spanische Originaltitel, ich kann es nicht aussprechen, weiß ich nicht. Aber das Ding läuft bei IMDb zumindest auch unter Zombie Shark. Und das ist so ein bisschen knifflig, das auseinanderzuhalten. Da darf man sich nicht verwirren lassen. War das nicht diese Geschichte mit dem Konzentrationslager und so? Nee, das war noch ein anderer Film. Das war Shark Island. Das war noch, genau, nee, das hier ist ja Shark Island. Ach ja, ja, genau. Nee, aber der ja, genau, richtige Shark Island, richtig, kann ich. Genau, ist das genau. Dieser? Ich bin auch Shark Island. Ja, in Wirklichkeit gibt es ja auch noch eine echte Insel, die Shark Island heißt. Und da ist ein Konzentrationslager drauf. Und vielleicht hat das damit zu tun. Also, das war da drauf. Das ist nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, glaube ich. Wollen wir hoffen. Ja. Wollen wir es? Ja, wirklich mal hoffen. Und das ist jetzt also Zombie Shark, den wir uns hier rausgesucht haben. Genau. Und weil wir nur den einen Film haben. Und letztes Mal schon keinen Film dabei hatten, machen wir diesen einfach vielleicht ein bisschen länger. Genau. Finde ich gut. Ja, ich sage. Ich würde dann mal mit dem Klappentext anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Das wäre äußerst nett von dir. Okay. Vier Freunde machen einen Bootsausflug zu einer kleinen Insel, um dort ein entspanntes Wochenende zu verbringen. Doch nach ihrer Ankunft finden sie einen eindeutig toten Hai am Strand. Plötzlich erwacht dieser wieder zum Leben und greift an. Was hat es mit diesem Zombie-Hai auf sich? Haben die Mitarbeiter der mysteriösen Forschungsstation da ihre Finger im Spiel? Können nur Haie infiziert werden oder überträgt sich der Zombie-Virus auch auf die gebissenen Menschen? Kurzum, der Kurztrip entwickelt sich zu einem wahren Albtraum. Sehr schön, das war mal wieder ganz High-Film-typisch, der komplette Film in Kurzform. Es geht aber wie immer los mit einer kleinen Anfangssequenz. Und in dieser äußerst dramatischen Anfangssequenz droht einer unbekannten Surferin der sichere Tod, als sie auf dem Wasser rumtreibt und ein Hai sich nähert. Praktischerweise wird dieser von einem Artgefährten direkt vernascht. Sie freut sich, wird allerdings sofort kurz darauf auch leider verspeist. Und dann, das ist immer wieder das typische Intro. Und dann schwingt der Film über in eine Bar, wo ein geworfener Chicken Wing die Bar quasi zu einer Massenschlägerei zu führen droht. Doch dies kann durch eine aufgerufene Lokalrunde gerade noch unterbunden werden. Zentrale Personen dieser Barszene sind die drei jungen Mädchen Amber, Bridget und Sophie, von denen, wenn ich es richtig verstanden habe, Amber und Sophie Geschwister sind. Sowie dann noch Sophies Freund Jenna, der die Damen nach überstandener Arbeit nachts mit einem Wochenendtrip auf eine nahegelegene Insel mit dem Namen Rectum Island überrascht. Eine Gruppe Wissenschaftler in der nächsten Szene versucht offenbar einen Hai zu töten, von dem eine nicht weiter genannte Gefahr ausgeht. Die Chefin hofft, dass dieser tot ist. Wo zur Hölle ist Kate? Hier, Ma'am. Eine Spur vom Testobjekt? Meine Leute haben die ganze Nacht alles abgesucht und nichts gefunden. Es ist gewiss tot, Ma'am. Ich will nichts von gewiss hören. Ich wünsche, dieses Ding ist tot. Verstehen Sie überhaupt, welches Ausmaß diese Sache hat? Wenn der Kongress davon erfährt. Jetzt geht's nur noch um Schadensminimierung. Bei allem Respekt, Dr. Palmer, ich bin hier als Sicherheitsbeauftragter. Mir war nicht bewusst, dass es um Jagd geht auf Monster. Sie sind hier, Sergeant Cage, weil ich hörte, Sie wären der Beste. Sind Sie das oder nicht? Ja, Ma'am. Finden Sie den Hai, bevor noch was Schlimmeres passiert. Während Jenna die Sachen für den Wochenendtrip packt, wird im Radio eine Unwetterwarnung durchgesagt, die er allerdings überhört. Also macht sich die Gruppe selbstverständlich auf zur relativ verlassenen Insel. Dort werden sie von Lester empfangen, der scheinbar gleichzeitig Bürgermeister, Tourismusmanager und Barkeeper ist. Und der erzählt ihnen unter anderem von einer Forschungsstation, die vor der Insel im Wasser liegt. Hey Lester, was ist das für ein altes Gebäude am Pier? Wir haben es bei der Ankunft gesehen. Oh, ihr meint wohl die Basis. Wisst ihr, keiner weiß genau, was dort vor sich ging, aber man sagt, dass dort viel getestet wurde. Entwicklung chemischer Waffen, neuartiges Senfgas oder was weiß ich, wurde in den 70ern geschlossen. Es gibt alte Geschichten darüber, wie Haie bekämpft wurden, die mit der Strömung kamen. Was? Haie? Na klar. In manchen Geschichten nennt man uns die Haiinsel. Wow, das klingt wirklich nicht sonderlich gut. Hör zu, ich lebe mein Leben lang hier und habe nie einen Hai gesehen. Glaubt mir, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. An der Küste wird der in der Anfangsszene zerfleischte Hai angespült. dem ein Stück seines Rückens fehlt und einen ziemlich toten Eindruck macht. Als jedoch Schaulustige, unter anderem Jenna, das Tier näher begutachten wollen, erwacht dieses wie aus dem Nichts wieder zum Leben und verspeist den vermeintlichen Protagonisten und verzieht sich daraufhin direkt zurück ins Wasser. Die drei übrigen Mädchen sind auf ihr Boot geflohen und versuchen nun, da sie leider keinen Schlüssel mehr für das Boot haben, den hatte Jenna, aber gleichzeitig vom Hai attackiert werden, per Funk Hilfe zu rufen. Der Kanal, auf dem sie es zufälligerweise probieren, ist natürlich, wie der Zufall es so will, ein militärischer Geheimkanal, auf dem auch die Forscher in der Station Zugriff haben. Da auf der Insel der einzige Notrufempfänger, der inzwischen leider tote Sheriff ist, versuchen die Mädchen über eben diesen Militärkanal dann Hilfe zu holen. Versuchen Sie es! Okay. Wie war das? Kanal 4. Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Da ist ein Hai an der Küste und tötet Menschen. Wer sind Sie? Sind Sie vom Militär? Mein Name ist Dr. Diane Palmer. Wie ist Ihr Name? Amber Steele. Wo sind Sie, Miss Steele? Wir sind im Yachthafen. Und wo ist der Hai jetzt, Miss Steele? Ich weiß es nicht. Er hat unser Boot angegriffen und ist wieder weggeschwommen. Was ist jetzt? Hören Sie mir gut zu. Ist der Hai tot? Haben Sie ihn getötet? Soll das ein Scherz sein? Nein, wir haben ihn nicht getötet. Er hat meinen Freund gefressen und den Sheriff getötet. Er sah längst aus wie tot, aber er bewegte sich noch. Haben Sie Geduld, Miss Steele. Ich schicke einen Profi, der sich darum kümmert. Alles wird wieder gut. Over and out. Ma'am, hallo? Hallo, warten Sie. Bis diese Hilfe aber eintrifft, ist jetzt erstmal Selbsthilfe angesagt. Das Mittel der Wahl sind in diesem Film Gewehre zum Tontaubenschießen, die allerdings nicht helfen, sondern die Mädchen in Todesgefahr bringen. Gerettet werden sie in letzter Sekunde von dem angekündigten Profi Sergeant Cage. Der möchte, dass sich alle Beteiligten in geschlossenen Häusern aufhalten, aber die Mädchen können ihn davon überzeugen, dass sie ihn begleiten dürfen, sodass nun ein mit einem Raketenwerfer bewaffnetes Trio auf Zombie-Hai-Jagd geht. Ein Stück weiter den Strand runter entdecken sie einen Haikopf, der tatsächlich noch lebt. Und nun ist es also spätestens klar, es muss sich um Zombie-Haie handeln. Und wohl auch, warum es immer mehr Haie werden. Cage, wie sieht's aus? Das ganze Team ist tot, Ma'am. Und der Hai? Er lebt noch und es sieht nicht gut aus. Versuchshai Bruce hat Freunde. Noch mehr Haie? Ich bestätige. Und scheinbar sind sie auch infiziert. Wie konnte das passieren? Soweit ich das sehe, töten die Haie die Inselbewohner. Die anderen Haie fressen die Überreste. Ich glaube, sie vergiften sich. Sie sterben, wenn sie die Leichenteile verschlucken. Und dann kommen sie wieder. Bruce beobachtet sie nur. Meiner Meinung nach versucht er, sie zu verwandeln, um weitere von sich zu erschaffen. Wenn sie sich nach dem Fressen verwandeln, dann befürchte ich, dass sich auch Menschen infizieren können. In einer spektakulären Szene müssen wir leider den Verlust der halbnackten Statistin Bridget mit ansehen, die sich gerade dazu entschlossen hatte, auch mal an andere zu denken. Tja, selbst schuld. Mit ihren Handys schaffen es Amber und Sophie, ihren Eltern am Festland Bescheid zu sagen, dass sie noch leben, aber auch die einzigen sind, die überleben konnten. Diese schicken nun Hilfe auf die Insel, um ihre Töchter zu retten, auch wenn dies bei dem Sturm nicht wie eine besonders gute Idee aussieht. Unterdessen erfahren die Protagonisten, welcher Unfall auf der Station dafür verantwortlich war, dass es nun Zombie-Haie gibt. Das verseuchte Versuchstier Bruce ist entkommen und vermehrt sich durch das Beißen anderer Lebewesen. Wie sich in Form eines menschenhungrigen Obdachlosen herausstellt, können in der Tat auch Menschen infiziert werden, wie es Professor Palmer vermutet hatte. Nun muss gehandelt werden. Palmers Heilstoff wird vom Nervensystem aktiviert. Totes Gewebe lebt weiter. Wie der Hai, den wir am Strand sahen. Wir müssen die Quelle auslöschen. Die Wurzel allen Übels. Ja. Und was jetzt? Wir töten die Infizierten und dämmen das Virus ein. Das reicht aber nicht. Wir brauchen ein Heilmittel. Dafür brauchen wir Dr. Palmer. Wir sollten sofort zu ihr gehen. Aber wenn die Bewohner auch zu Zombies werden, wie sollen wir das machen? Wir bräuchten eine ganze Armee gegen sie. Überlass das mir. Ihr geht zur Basis, ich sammle die Truppen und halte die Zombies in Schach. Gehen wir. Gut. Dr. Palmer scheint etwas im Zwiespalt zu sein, denn ihre Forschung soll eigentlich der Menschheit helfen. Sie und ihr Helfer schaffen es, eine Boje zu reparieren, die sämtliche Haie wohl anlocken kann. Sie hat ebenfalls einen Impfstoff parat. Diesen muss sie jedoch erst an einem infizierten Wesen testen und dafür kommt nun der einzelne Haikopf vom Ufer in Frage. Leider ist nicht nur dieser sehr unbegeistert von der Idee, als Versuchstier herzuhalten, halten, sondern sowohl seine Kameraden als auch einer der inzwischen entstandenen menschlichen Zombies, der sich ihnen in den Weg stellt. Allen Behinderungen zum Trotz schaffen sie es trotzdem, Dr. Palmer mit dem Hai zu versorgen. Dieser erkennt, dass ihr Mittel leider nur bei den Lebenden wirkt, was natürlich für alle infizierten Menschen eher eine schlechte Nachricht ist. Die Verantwortlichen einigen sich darauf, zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Hat's funktioniert? Nein. Was bedeutet das? Es wird nur bei den Lebenden wirken. Die Infizierten haben sich schon zu sehr verändert. Aber wir müssen doch was tun. Was ist mit denen, die schon gebissen wurden? Gibt es keine Hoffnung für sie? Es tut mir leid. Wenn wir mehr Zeit hätten, dann... Die haben wir aber leider nicht. Sie hat recht. Das Virus darf die Insel nicht verlassen. Das muss das Hauptziel unseres Plans sein. Wir aktivieren die Boje, locken die Haie an und sprengen hier alles in die Luft. Trick mit der Boje klappt und die Haie werden zur Station gelockt. Ob der Plan aufgeht, ob die Zombie-Haie getötet werden können, was mit Bruce passiert, sowie die Klärung der Frage, was eigentlich mit dem Zombie-Menschen auf der Insel passiert, all das werden wir natürlich wieder nicht verraten. Was für ein großartiges Stück Filmgeschichte. Es ist episch, Jörn. Also mir hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Es ist einfach großartig. Herrlich. Ich habe endlich mal wieder laut Hals gelacht bei einem Hai-Film. Das war, also das Ding ist einfach toll. Allen Logiklöchern zum Trotz und allen hölzernen Darstellern und der schlechten, also ich habe mir hier aufgeschrieben, miese CGI. Sehr gut. Das geht überhaupt gar nicht. Ja. Nee, die Haie war wirklich grausam animiert. Also. Furchtbar. Und apropos, wo wir gerade bei dem Thema Haie sind, allein die Tatsache, dass der Versuchshai Bruce hieß. Ja, ich dachte am Anfang, wo er nur meinte, Bruce. Das wäre irgend so ein Wissenschaftler, der irgendwie, weiß nicht, der irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist sozusagen, also der irgendwie böse geworden ist. Ja, vor allen Dingen, ich habe sofort an Findet Nemo gedacht. Und diesen riesigen weißen Hai mit seiner Selbsthilfegruppe. Ach, stimmt ja. Fische sind Freunde, kein Futter. Das ist wahrscheinlich sogar Absicht, oder? Ja, ich hoff's. Das wär verdammt cool. Ach, guck mal, die Referenz habe ich gar nicht hergestellt. Ja, das ist großartig. Dieser super breit grinsende Hai, ne? Richtig, genau. Dieser riesige, weil das ja auch ein weißer Hai ist. Also möglicherweise ist das sogar der gleiche. Und jetzt kommst du nämlich. Damit wären wir ja schon wieder bei dieser Pixar-Verschwörungstheorie. Ist doch von Pixar, oder? Großartig. Das ist ein Pixar, ja, genau. Aber ansonsten, also abgesehen wir waren eben bei der CGI, ne? Abgesehen davon ist das von der Produktion her eigentlich ganz gut gemacht. Also so Bild, Ton, ja. Synchro, Musik, Dramaturgie, sag ich mal. Ja, also es kommt ja durchaus wirklich so ein bisschen was wie Spannung auf. Hat man ja auch nicht häufig. Es sieht wie ein Film aus. Also das mochte ich schon. Ja, genau, richtig. Es war wie ein richtiger. Und die Szenen sind nicht zu lang. Also, wenn man an solche Filme denkt wie 90210 Beverly Hills Shark Attack, wo wir Szenen haben, wo wir 2 Minuten lang Leute die Treppe runterlaufen sehen, da ist dies doch schon Hollywood. Und dann durch den Garten. Ja, also nicht nur die Treppe runter 2 Minuten, sondern auch nochmal 3,5 Minuten danach einmal quer durch den Garten, bis sie dann am Schauplatz des Geschehens ankommen. Und dann wieder weggehen. Richtig, ja, genau. Nee, also da muss man wirklich sagen, das ist ziemlich gutes Ding. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, selbstverständlich gibt es auch Sachen, wo man sagen muss, ja Leute, ganz im Ernst, ne, habt ihr jetzt einfach mal ins Klo gegriffen. Also zum Beispiel, als Jenna getötet worden ist, ne, gleich der zweite Todesfall, also der männliche Hauptdarsteller am Strand, erwacht ein Zombie-Hai zum Leben und frisst ihn auf. Also unabhängig davon, dass man bei der Szene, wo er so in den Hai reingezogen wird, relativ deutlich sieht, dass er halt einfach nur nach hinten über den Strand rutscht, verschwindet der Hai ja dann irgendwann, der schwimmt ja dann weg. Und ich bin nicht sicher, habe ich da ein Hai brüllen gehört, so wie wir es kennen, oder war das so ein bisschen ein Motorboot-Sound? Es hätte beides sein können. Aber grundsätzlich klingen die Hai-Angriffe natürlich auch wieder enorm gut, nämlich in diesem Film so ein bisschen nach Magen rummeln. Ja, das stimmt. Also wenn du so richtig schlimm Hunger hast, dann und der Magen so rumgrummelt, dann klingt das so ein bisschen wie der wie ein Angriff von einem Zombie. Vielleicht ist das die Erklärung aller High-Sounds. Wir haben mal rausgefunden, dass Highs keine Geräusche machen, aber vielleicht ist es die ganze Zeit deren genau. Magen, der rummelt, weil die halt natürlich Hunger haben, sonst würden die nicht so viel essen. Verdammt, das ist clever. Das würde einiges erklären, weil immer wenn sie den Mund aufmachen, das, hört man ja. den Magen besonders laut. Alter. So. Verdammt nochmal. Das ist mal, das ändert alles. Ich habe gerade ein Genre erklärt. Ja. Besonders großartig finde ich, dass der Hai kürzer ist als Glenna und er trotzdem komplett in ihm verschwindet. Also die Szene, ja. die du meinst gerade, ne? Genau. Doppelt dumm. Ja. Das stimmt. Schön auch, bevor das losgeht, wo sie diesen Hai finden, das habe ich das ganz komplett vercheckt, bevor das losgeht, legt sich ja Bridget im Bikini zum Sonnen an den Strand. Und dann kommen auch, also sie liegt da noch nicht richtig und dann kommen sofort zwei Typen an mit so einem Hallöchen, was ist denn hier los? Und sie denkt auch sofort, Alter, jetzt kommen die Typen hier zum Gaffen oder was und sagt auch noch völlig bitchy, Jungs, macht doch lieber ein Foto, dann habt ihr mehr davon. Und erst danach merkt sie, die reden gar nicht über sie, sondern über diesen angeschwemmten Hai mit dem rausgebissenen Stück aus dem Rücken. Das fand ich ja sensationell. Ja, vor allem, weil, wie hat sie das übersehen? Das liegt ungefähr neben ihr, das Teil. Ja. Dazu sind noch 8 Leute um diesen Hai rum, die irgendwie schreien und irgendwie aufgebracht sind. Und sie liegt da, na Jungs, guckt ihr mich an? So, oh nee, doch nicht. Hallöchen. Guck mal hier. Ich sie ist sowieso die Krönung. Wenn sie ist drin und zieht sich dann ja so aus und dann mit diesem Spruch so, dieser Körper wurde nicht zum Klamottentragen gemacht oder so, auch schon ganz groß. Und da ja, vor allen Dingen ist dir aufgefallen, wie sich ihre Stimme verändert, als sie sich auszieht. Nee, ich war also abgesehen davon, dass da diese Pornomusik. Ja, das wollte ich nicht gerade sagen. Erstmal, ich habe einfach nur Ohren für diese Musik gehabt. Bisschen so wie bei. Vorher ist sie. Ja. Auch bei Beverly Hills Shark, bei diesen Pornoszenen. Genau. Vorher ist sie ja so total bitchy und angenervt und klingt so richtig rotzig. Und in dem Moment, wo sie sich auszieht, verändert sich so ihre Stimme. Ja. Ganz merkwürdig. Dieser Körper wurde nicht dazu gemacht, sich zu verstecken oder irgend so. Also total verrückt. Großartig. Auch schöne Geschichte, der zweite, also nee, das ist ja eigentlich, also nach dieser Surferin kommt erst Jenna und dann stirbt der Sheriff, auch durch diesen Hai eben. Und just in dem Moment, wo die Mädels in dem Boot sitzen, feststellen, dass sie den Schlüssel nicht haben, um das Boot starten zu können, damit sie fliehen können, sagt eine von ihnen, irgendjemand muss den Sheriff holen. Und in dem Moment kommt halt der Sheriff im Maul des Hais durchs Hafenbecken geschwommen. Ja, fantastisch, da musste ich auch sehr lachen. Das war herrlich, herrlich. Wo ich eher weinen musste, muss ich sagen, war diese Szene mit den 4 Leuten am Strand, die war völlig unnötig. Weißt du, wo die da sitzen? Und irgendwie einen auf lustiger Nachmittag machen. Diese Grillparty. Wo sie, genau, wo Sachen. Erzähl mir mal eine Sache, die du schon mal Verrücktes gemacht hast. Wie wär's mit Nacktbaden? Geht ins Wasser, wird gefressen, alle, nein! Und dann rennen sie auch ins Wasser und sind dann auch tot. Warum die dann ins Wasser? Ich weiß es nicht. Und diese Szene ist so unnötig. Also, okay, sie mussten die zeigen, weil nachher an der Szene ja dieser Haikopf gefunden wird. Aber dafür hätten sie eigentlich, das hätten sie auch sparen können. Also es war eine absolute Füller-Szene mit 4 absolut grausamen Schauspielern. Also die Szene wirkt so unecht wie das Cover ungefähr. Vor allem dieser Haikopf ist ja wohl die Krönung. Ja. Plaste und Elaste mit so einem irgendwie, also der so rumzappelt, ich finde es immer gut, wenn in solchen Filmen nicht nur CGI zum Einsatz kommt, sondern eben auch mal richtige Requisiten. Immer gut. Aber die sehen halt auch immer scheiße aus. Siehst richtig, wie da so ein Motor läuft, der so Mund auf und zu macht. Wenn du so ein Zzzz hörst. Und ich glaube, es ist ein Scheibenwischermotor. Weißt du das vom Rhythmus her? Ich bin relativ sicher. Wären einfache Mittel auf jeden Fall. Würde auf jeden Fall passen. Ja, klar. Ja. Ja, Gott, und dann halt immer so die verzweifelten Versuche noch irgendwie Hilfe zu holen. Ne? Erst funken sie vom Boot aus. Auch schön übrigens die Szene, sie sitzen in diesem Boot, haben schon die Leinen los und merken erst dann, oh Kacke, kein Schlüssel dabei. Und dann kommt natürlich der Killerhai und greift das Boot an und sie sind voll in Panik. Wow, krass, was sollen wir machen? Und du siehst halt immer so, das Boot ist gerade irgendwie einen halben Meter von diesem verdammten Schlüssel. Ja, genau, rennen einfach weg. So, machen da so eine riesen Szene draus und sie könnten halt einfach nur einen Schritt über auf den Steg setzen und dann wären sie in Sicherheit. Und das ist am Ende, sie machen das natürlich auch genau so, aber man sieht halt auch relativ deutlich, Das finde ich sehr schön, weil sie die versuchen das ja so bildlich einzufangen mit der Kamera, ne? Erst so das Boot und dann so diesen die große Entfernung zu dem Steg und dann schneiden sie um. Wenn eine rüberspringt und du siehst halt relativ deutlich, die stand schon auf dem Steg und ist dann nur auf Action oder auf irgendein Signal nochmal kurz hochgesprungen, damit sie dann auf dem Steg auch wirklich landet. Nicht total. Ja, so macht man das halt. Ja, und dann rennen sie halt in diese improvisierte Bar von dem Lester. Übrigens der einzige Schwarze in dem Film. Und das ist dann halt auch gleich wieder so ein alberner Comic. Aber er stirbt nicht. Aber er stirbt nicht, das stimmt, richtig. Und da finden sie dann noch ein Funkgerät, beziehungsweise er findet das irgendwo hinten. Er rennt weg und kommt auf einmal mit dem Funkgerät wieder. So ein auf der richtigen Frequenz, genau. Ja. Ja, und ohne, dass es an irgendwas angeschlossen wäre. Stimmt. So, da ist kein Strom dran, da ist keine scheiß Antenne dran. Das ist einfach nur dieses Gerät, was man so auf den Tisch stellt. Und die quaken da rein und sind natürlich haben sie die richtige Frequenz, ist ja logisch. Bist automatisch auf dem geheimen Militärkanal. Genau, richtig. Übrigens ist er nicht der einzige Schwarze, Jan. Tatsächlich. Du erinnerst dich, da kommen wir direkt zu meiner Lieblingsszene eigentlich. Da erinnerst dich daran seine Gang. Er hat doch gesagt, ich hole ein paar Leute zusammen. Ja. Und dann trommelt er auch so eine ganze Horde an Leuten von der Insel zusammen. Und da sind auch ein paar schwarze Jungs dabei. Ja gut, die haben aber keinen Text. Und doch. Die sehen vorher schon aus wie Zombies. Ja gut, aber ein bisschen Text haben die. Die labern nämlich so alle. Und das ist geil an der Szene, finde ich. Da musste ich so an Braveheart denken, weil er steht da vor denen und hält so eine super motivierende Rede. Wir werden diese Haie umbringen. Ja. Und dann rennt er los und alle rennen ihm so, ja, schreiend hinterher, wie bei Braveheart. Ja. Fehlt nur, dass es in Zeitlupe passiert. Geil. Rennt ins Wasser. Weiß der Geier, warum sie ins Wasser rennen. Und als Waffen haben sie teilweise solche Gartenhaken. Das ist so geil. Also wirklich so ein Unkrautjäter, weißt du? Gartenhaken und so ein Kantenschneider ist dabei. Was ja, genau. So das Ding, so mit geil. Dem kannst du schon gegen eine richtig fette Grasnarbe nur wenig ausrichten. Nein, damit gehen die auf einen Hai los. Ja, da habe ich auch sehr. Es fehlt nur, dass sie noch irgendwie sich weiß-blau schminken. Das war wirklich großartig. Ich würde eigentlich gerne noch über diese Schlusssequenzen sprechen. Ja, ich über auch. dieses sie hat ja da das Heilmittel erfunden, was an dem Zombie-Hai-Kopf nicht mehr funktioniert. Genau. Und dann haben sie da irgendwie mit dieser, so wir müssen das Sonar online bringen und die in den Dingsbums locken und dann können wir sie sprengen und weiß der Schinder. Und dann kommen sie nochmal wieder zurück in das Labor, weil sie beim Rausrennen vergessen haben, das Heilmittel mitzunehmen. Da muss ich ja sowieso schon sagen, Leute, ganz ehrlich, ihr seid richtig dumm. Gut. Okay, aus dramaturgischen Gründen vergessen. Sie rennen wieder rein, Frau Doktor und Sophie. Und während sie sich das Heilmittel schnappen will, stellen sie fest, wow, krass, das ganze Labor ist verwüstet und der Haikopf liegt auf dem Boden, schafft es natürlich auch Frau Doktor ins Bein zu beißen. Und jetzt kommt der spannende Punkt, sie hat das Heilmittel in der Hand und sagt, hier Sophie, nimm das Heilmittel, ich wurde gebissen, für mich ist es zu spät. Warum um Himmels Willen? Warum es zu spät ist? Ja, sie hätte sich das doch einfach injizieren können, da wäre es doch alles gut gewesen. Sie hat aber sich das doch noch. So dramatisch. Ja, das ist es eben. Und dann hatte sie vor allen Dingen noch die Chance, da so einen Erweckungsmoment zu haben, als das ganze Labor in die Luft gesprengt wird, dass sie da noch ein paar Sekunden sitzen kann und sich freuen kann und. Vielleicht wollte sie auch die Heldin sein. Das war ihr dann egal. Ja, muss ja. Ja. Und dann geht es eben los, dass das Labor wird gesprengt. Ich spoiler voll, fällt mir gerade auf. Aber es macht nichts, weil das Ende ist so geil. Eigentlich müsste man aber auch drauf. Eigentlich müssen wir das, also ich, das ist wirklich großartig. Jedenfalls, Sophie rennt raus, hat dieses Heilmittel in der Hand und dann sagt Sergeant Cage, ich kann nicht länger warten, ich muss jetzt sprengen. Sprengt auch und weiß der Kuckuck warum, Sophie springt ins Wasser. Und ins geöffnete Maul von High Bruce. Fische sind Freunde, kein Futter. Und weg. Keine Sophie mehr, kein Heilmittel mehr, scheiße. Und Bruce ist immer noch draußen mit dieser 2 Meter langen Harpune. Daran erkennt man ihn die ganze Zeit. Das ist der einzige Hai, der so eine Harpune im Rücken stecken hat. Lass doch mal sagen, wenn ich gespoilert werden möchte, spult jetzt vor. Genau. 3, 2, 1. Das Ende ist so geil. Also die haben nachher natürlich auf jeden Fall Bruce erledigt. Ja. Und ich finde es so geil, In seinem Magen ist ja Sophie noch am Leben, ne? Genau, Amber geht krass auf Sharknado-Modus und schneidet sie aus dem Hai raus. Ja. Sharknado 3, das Ende, genau das gleiche. Ich dachte so, oh nein, der Film war so geil, müssen die jetzt auch so eine Sharknado 3-Schnulze draus machen? Boom, ich wurde eines Besseren belehrt, ja. Machen sie nämlich nicht. Sie ist infiziert, sie ist jetzt auch ein Zombie, sie beißt ihre Schwester und ihre Schwester bringt sie um. Mit einem Messer in den Kopf, total großartig. Mit einem Messer in den Kopf und dann rollt aus ihrer Hand das Heilmittel und die Welt ist gerettet. Ey, boah, ich saß da wirklich so, Wahnsinn, das ist doch total gut, Mann. Das ist auch Storytelling-mäßig auf ganz hohem Niveau. Ich habe mich, also, kurz bevor das passiert ist, habe ich mich noch gewundert. Sie haben nämlich diese 2-Meter-Harpune aus dem Hai rausgezogen, immer wieder erfolglos drauf eingestochen, um Bruce zu erledigen. Und dann kommt Lester an mit so einer kleinen Mini Harpune, die so ein bisschen aussieht wie eine Nerf Gun, und damit schießt sie auf den Hai und dann ist es das. Tja. Das Ding löst dann auf einmal das Problem. Welches Problem nicht gelöst wurde, meiner Meinung nach, ist die Zombie-Menschen. Also, richtig. Oder werden die jetzt von diesem Mittel da geheilt? Nee, oder? Nee, können sie ja nicht. Die haben sich ja, das haben wir ja gehört. Heißt, die müssen alle noch in den Kopf geschossen werden. Ja, dringend. Ach, scheiße, irgendwie. Ja. Aber das haben sie dann nicht weiter behandelt, ne? Nö, die Welt ist ja dann gerettet in dem Moment. Ja, mehr als das, weil sie ja das Heilmittel auch haben. Richtig. Genug für, weiß nicht, 5 Leute? Ja, so ungefähr, genau. Also das sind auf jeden Fall 86 Minuten großartige FSK 16 Unterhaltung. Zombie Shark kann ich jedem wärmstens empfehlen. Großartiger Splendid Film, ganz neu drauf. Ja. Tolles Ding. Am besten, wir verlinken den ja auch auf. Ja, natürlich. Weil, klar. Damit man den richtigen kauft und nicht den falschen. Richtig. Da muss man sehr genau aufpassen. Ja, also ich bin immer noch total geflasht. Richtig gut. Richtig. Gar nicht so schlimm, dass heute nur einer war. Genau. War gut. Wir haben diverse Shark-News. Und zwar in Australien können sich Surfer jetzt gegen Hai-Attacken versichern lassen. Für $130. Und das soll dann beim Surfen ein bisschen Ruhe geben. Finde ich auch geil. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie mir das Ruhe geben würde, wenn ich, wenn ich weiß, dass, wenn ich jetzt sterbe, andere Leute dafür Geld kriegen, oder? Naja, gut, ist halt. Gut, wenn du dich verletzt, dann kriegst du wahrscheinlich Kohle dafür. Ja, eben. Also, diese Versicherung da, die ist wohl ein bisschen weitreichend, das ist nur ein Teil eines Pakets, das sie da abschließen können. Gut, ich habe es mir nicht weiter angeguckt, weil diese Seite ist sehr voll von Informationen. Da sind sehr, sehr viele Unterseiten. Mich jetzt diese Hai-Versicherung selber gar nicht direkt gefunden. Du hast dich jetzt nicht durch die Versicherungsbedingungen der Hai-Versicherung durchgekramt? Lügenpresse, verdammt nochmal. Ja, krass, ne? Ich weiß. Also journalistische Sex, würde ich sagen. Aber das wird wieder nicht berichtet von den Mainstream-Medien. Aber es kippt sowas und das ist eigentlich schon krass genug. Für die nächste Episode haben wir, wie du ja vorhin schon gesagt hast, einen Film auf jeden Fall schon safe. Und das ist Shark and Saw Women's Prison Massacre. Die Rechte dazu haben wir nämlich schon von unseren Freunden und Förderern von Tiberius Film bekommen. Herzlichen Dank. Dafür schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Ihr seid die Besten. Und auch wieder so ein Film, wo ich mich allein wegen des Titels schon enorm drauf freue. Auf jeden Fall. Wobei ja, also, ja, das kann ja auch schon mal. Ja, wissen wir. Misleading sein. Also, Zombie Shark klingt nicht so spektakulär, aber der Film ist geil. Und ja, eben. Und Raiders of the Lost Shark fanden wir vom Titel her auch total großartig. Und das war eine schlimme Enttäuschung. Der war schön. Ja. Apropos Vorfreude, ne? Ja. Es gibt Neues zu Sky Sharks. Yay. Hau mal raus. Und zwar einen sehr ausführlichen und sehr coolen Trailer zu Sky Sharks. 2,5 Minuten insgesamt. Und die Überschrift, die wir an der Stelle auch großartig abfeiern, wir haben den Trailer bei stern.de gefunden und die haben drüber geschrieben, Hi Hitler. Sensationell. Ist grenzwertig, aber witzig. Sensationell. Hi. Also nochmal zum Verständnis, Hi Hitler. Genau, also so. Hi wie Fisch, also ihr wisst schon. Sehr, sehr großartig. Und guckt euch diesen Trailer auf jeden Fall an, denn der ist echt toll. Der macht Spaß. Exakt. Und was wir uns auch angucken sollten, ist wie immer Hai-Filme im Fernsehen. Also meine Überleitungen werden immer besser. Also großartig. Leider gibt es in diesem Monat nichts im Free TV, aber im Pay TV gibt's was. Genau, und zwar Ghost Shark läuft auf Sci-Fi am 21. Mai um 5.30 Uhr, am 24. Mai um 5.45 Uhr und am 27. Mai um 4.40 Uhr. Und dann nochmal ungefähr 4 Wochen später, nämlich am 27.06. um 6.35 Uhr und am 29.06. um 5.45 Uhr. Also Ghost Shark zeigen die wirklich gerne. Ne? Ja. Das ist total krass. Total gut. Das ist irgendwie der absolute Dauerbrenner. Der muss ja, ich weiß nicht, haben die da gute Quoten oder fällt dir nichts Besseres ein? Oder ich glaub, das haben die eine Flatrate dafür? Also das war so nach Sharknado, glaube ich, der erste Hai-Film, den die selber produziert haben. Wenn ich mich jetzt nicht arg vertue. Ach so, eine Sci-Fi-Produktion. Das ist halt so eine Eigenproduktion und dann hast du das Ding halt rumliegen. Und das ist eben auch ja einer von diesen Kanälen, die einen Film nach dem anderen raushauen und so ähnlich wie es auch bei Premiere am Anfang war, da liefen ja dann auch die Filme immer hintereinander weg, dass man halt mehrfach einschalten konnte und wahrscheinlich ist das einfach der Punkt. Aber wem Ghost Shark nicht gefällt, der kann zum Glück noch ausweichen auf Three-Headed Shark Attack. Das läuft am 5.6. um 5.20 Uhr, am 8.6. um 5.45 Uhr und am 9.6. um 9.30 Uhr. Ebenfalls auf Sci-Fi. Ja, und wir bleiben bei Sci-Fi. Die zeigen nämlich auch noch Mega Shark vs. Colossus am 6. Juni um 9.30 Uhr, am 7. Juni um 5.40 Uhr sowie am 13.6. morgens um 3. Und zu guter Letzt natürlich noch Sharknado, auch in diesem Monat auf Sci-Fi, am 16.6. um 5.30 Uhr. Also, ne, die Morgenstunden sind ausgebucht für den kommenden Monat. Genau, richtig. Das ist also volles Programm, was Hai-Filme zumindest im Pay-TV angeht. Könnte man sich fast drüber nachdenken, ob man da tatsächlich mal zuschlägt. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie häufig die Ghost Shark alleine zeigen, finde ich, hat sich der Kauf der DVD schon rentiert. Ja, die kosten mich nur 3 Euro oder so. Ja, ich glaube, es waren 7, aber immerhin. Das ist deutlich weniger als das, was ein Sci-Fi-Abo im Monat kostet. Aber ist auch nicht so ein Film, den man sich häufig anguckt, würde ich sagen. Mehr so zu Themenabenden. Ja, aber dann ist gut, wenn man... Da fällt mal ein, du müsstest mal wieder ein Thema. Richtig, Themenabend Frutti di Mare hatten wir lange nicht. Das wäre mal wieder dran, das stimmt. Diesmal komme ich auch. Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber das heißt nur, dass wir sehr frühzeitig planen müssen. Mal gucken. Wir wollten doch sowieso mal so ein... Haben wir das auch im Podcast besprochen? So ein... Live-Podcast mit Freunden, also wir wollen irgendwie einen Film gucken mit Freunden, den dann besprechen oder so ähnlich. Hatten wir, glaube ich, schon mal lose drüber nachgedacht, das stimmt. Das müsste man einfach machen. Ja. Müsste man eigentlich mal, genau, richtig. Müsste man eigentlich mal, genau. Ich denke mal, wir müssten auch eigentlich mal Tschüss sagen, denn wir haben unser Pulver schon verschossen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Schwimmt nicht so weit raus, denn das kann gefährlich sein. Nicht nur, weil und wenn es Zombiehaie im Wasser gibt. Bis nächsten Monat. Tschüss.